Die 1000 Jahre Germanentum der Bronzezeit werden durch die Arbeit der Vorgeschichtsforschung mit jedem Tage mehr erhellt. Es ist die ruhvolle Zeit eines schollen verwurzelten Bauerntums, das sich durch den damals blühenden Bernsteinhandel eines gesicherten Wohlstandes erfreut. Die Germanen können sich so Zinn und Kupfer beschaffen, dass sie zur Herstellung der Bronze benötigen, die in dieser Epoche das vorherrschende Material ist. Sie tragen einfache Wollkleider, eine Filzmütze für den Mann, ein Haarnetz für die Frau als Kopfbedeckung, Gürtel und Schuhe, wie es die Grabfunde erweisen. Ihr Heim sind stroh- und schilfbedeckte Höfe, von Zäunen umgeben. Das Haus ist rechteckig, besitzt eine Vorhalle und einen Dachfirst, alles aus Holz. Schon von den Indogermanen her sind der Ackerbau und die Töpferei als uralter Besitz überliefert. Aber diese Germanen der Bronzezeit sind auch bereits Meister in Metallarbeiten und wissen kunstvoll, die Bronze zu gießen. Neben herrlichen Stoßschwertern und Dolchen werden kunstfertige Zierrate, wahre Meisterstücke feinster Arbeit und beseelter Gestaltung hergestellt. Es sind aus Bronze, aber auch aus Gold gefertigte Halsgeschmeide, Ringe und Spangen, Nadeln, Gewandschaften und Gürtelscheiben mit oft herrlichen Spiralen, gewissenhaft ausgeführtes Kunsthandwerk von bodenständiger Eigenart. Gegenüber diesen Leistungen erscheinen Metallarbeiten etwa der Zeit vor dem Weltkriege oft genug nur als wertloser Kitsch, als stoffprahlende Barbarei. Eine stolze Schöpfung der Bronzezeit sind die Luren, Hörner für feierliche Musik, die immer paarweise auftreten und ein mehrteiliges, 1,5 bis 2,5 Meter langes Bronzerohr haben. Die Nordgermanen erscheinen schon in der Bronzezeit als Meister des Schiffbaues. So sehen wir über die Ferne von 3 Jahrtausenden hinweg ein gesichertes Volkstum in ruhigem Leben arteigener Prägung. Diese Epoche wird seit etwa 800 vor der Zeitrechnung durch die härtere, stürmische Eisenzeit abgelöst, in der eine Klimaverschlechterung streitbringende Wanderbewegungen germanischer Völkerschaften aus dem rau gewordenen Skandinavien über die Ostsee hinweg auslöst, in der auch heiße Kämpfe mit den Kelten geführt werden müssen, die das Eisen besitzen und damit für geraume Zeit die bessere Bewaffnung, bis schließlich durch die Berührung mit der römischen Macht für die Germanen ihr weltgeschichtliches Zeitalter voll von Kämpfen und Blutopfern, jedoch auch von heldischer Größe anbricht. Um das Jahr 1000 vor Christus lässt sich unter den Germanen bereits eine Trennung in Ost- und Westgermanen feststellen. Die Grenze zwischen beiden ist die untere Oder. Die Ostgermanen führen den Sammelnamen Vandilia. Sie verstärken sich durch ursprünglich nordgermanische Völkerschaften. Früh erscheinen solche Stämme von Seeland, Schonen und Gotland her im Mündungsgebiet der Weichsel und vergrößern unter Kämpfen ihr Siedlungsgebiet. Von hier dringen die Ostgermanen weit nach Südosten vor. Solche Stämme sind die Goten, von Plinius Gutones, von Tacitus Gotones genannt, deren Herkunft der Name Gotland, wo noch später die Gauten wohnen, erweist. Auch der Name der Rugier findet sich im Norden wieder und die Burgunder kommen von Bornholm, das in älterer Namensform auch Burgunderholmer geheißen wird. Die ältesten Nachrichten über die Germanen besitzen wir in der Reisebeschreibung des griechischen Kaufmannes Pytheas von Massilia um das Jahr 300 vor Christus, der von den Teutonen redet, die zwischen Elbe und Weser wohnen und Bernsteinhandel mit den Bewohnern einer Insel Abalus treiben. Leider ist uns sein Bericht nur in einem Auszug erhalten. Die alten Schriftsteller unterscheiden übrigens noch nicht deutlich zwischen Germanen und Kelten. Erst Cäsar trifft die Unterscheidung, seit er mit Ariovist, dem germanischen Heerkönig, zusammengestoßen ist. Die erste Einteilung der Germanen gibt Plinius, 20 Jahre vor der berühmten Germania des Tacitus. Er kennt Vandilia, Ingaevonen, Hermionen und endlich Peukinen und Bastarner. Nordgermanen kennt er noch nicht. Die Peukinen und Bastarner sind, von der Ostsee her vordringend im Verein mit den Skiren bereits um 200 vor Christus an den Nordküsten des Schwarzen Meeres aufgetaucht, weit von ihren germanischen Brüdern entfernt. In Bildwerken erscheinen sie als echt nordisch. Berühmt ist das Reliefbild der Bastarnerin, das unter dem Namen Trauernde Thusnelda bekannt ist. Nach dem Berichte des Tacitus haben die Bastarner noch Sprache und Lebensweise der Germanen bewahrt, jedoch die Rassenreinheit durch Mischehen mit den Sarmaten eingebüßt. Die Vandilier gliedern sich in die Lugier in Schlesien, die Burgunder in Posen und in die Goten an der Küste Ostpreußens, die wiederum in Gepiden, Ostrogoten und Wesegoten zerfallen. Der Name Westgoten rührt von einer falschen Schreibung des gotischen Geschichtsschreibers Jordanes her. Westgermanen sind die Ingewonen, Hermionen und Istewonen. Die Istewonen und Istraeonen wohnen am nächsten dem Rheine und sind die unmittelbaren Grenznachbarn des römischen Gallien, deren geschichtlicher Höhepunkt in den Tagen des Arminius erklommen wird. Es sind die Bataver, Sugambrea, Ubier, Chamaven, Chatuaria, Bructera, Marser und Chatten, die seit dem 3. Jahrhundert unter dem Sammelnamen der Franken ruhmvollsten Schicksalen entgegengehen. Der Wohnsitz der Hermionen ist in Mitteldeutschland zu suchen. Zu ihnen gehören nach den antiken Überlieferungen die Semnonen, Langobarden, Hermunduren, Naristen, Markomannen, Quaden und die große Völkerschaft der Sueven, deren Name Schwaben später den der übrigen verdrängt hat. Die drei Hauptnamen für die Westgermanen führt Tacitus auf drei Stammesgötter zurück, Söhne des Mannus und Enkel des Tuisco. Sprachlich sind die germanischen Völkerschaften ohne Zweifel in der Zeit des Tacitus noch kaum getrennt.